Book 2 Delapan Acht Acht Waktu Uhrzeiten Uhrzeiten Permisi Entschuldigen Sie Entschuldigen Sie Jam berapa sekarang? Wie viel Uhr ist es bitte? Wie viel Uhr ist es bitte? Terima kasih banyak. Danke vielmals. Danke vielmals. Jam satu. Es ist 1 Uhr. Es ist 1 Uhr. Jam dua. Es ist 2 Uhr. Es ist 2 Uhr. Jam tiga. Es ist 3 Uhr. Es ist 3 Uhr. Jam empat. Es ist 4 Uhr. Es ist 4 Uhr. Jam lima. Es ist 5 Uhr. Es ist 5 Uhr. Jam enam. Es ist 6 Uhr. Es ist 6 Uhr. Jam tujuh. Es ist 7 Uhr. Es ist 7 Uhr. Jam delapan. Es ist 8 Uhr. Es ist 8 Uhr. Jam sembilan. Es ist 9 Uhr. Es ist 9 Uhr. Jam sepuluh. Es ist 10 Uhr. Es ist 10 Uhr. Jam sebelas. Es ist 11 Uhr. Es ist 11 Uhr. Jam dua belas. Es ist 12 Uhr. Es ist 12 Uhr. Satu menit terdiri dari 60 detik. Eine Minute hat 60 Sekunden. Eine Minute hat 60 Sekunden. Satu jam terdiri dari 60 menit. Eine Stunde hat 60 Minuten. Eine Stunde hat 60 Minuten. Satu hari terdiri dari 24 jam. Ein Tag hat 24 Stunden. Ein Tag hat 24 Stunden.